Willkommen zu unserer Besprechung von Agent Carter Staffel 2, Episode 3 mit dem Titel Better Angels. Nun, Anne-Sophie, du hast ja die Episode gerade frisch geschaut, oder nicht? Ja, ich komme eigentlich direkt vom Peggy Carter schauen und mir hat die Folge sehr gut gefallen. Besonders gefallen hat mir so das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Figuren, also Peggy und Jarvis, einfach mit dieser sehr persönlichen Art, die sie miteinander haben, die aber gleichzeitig ja auch immer sehr höflich und zurückhaltend ist, dann, wie er ja nicht sagt, und wie geht's einem Hals, sondern da so also zurückhaltend, höflich einfach auf seinen Hals zeigt. Oder sie und Jason Wilkes, finde ich, hatten eine schöne Szene da, wo es dann am Ende dazu führt, dass sie ihm sagt, er kann sie Peggy nennen. Das hat mir gut gefallen, wie die eine sehr irgendwie so einen sanften Umgang miteinander haben. Das macht deren Beziehung irgendwie für mich aus. Und immer mit so einer leichten Amüsement darunter. Also ich glaube irgendwie, also zumindest bei Jason Wilkes finde ich, dass der sich immer einerseits freut und gleichzeitig auch immer so ein bisschen schmunzeln muss. Ja, und das stimmt. Und Peggy ihm aber auch irgendwie ganz offen deutlich macht, wie gut sie ihn findet und sich irgendwie wohl mit ihm fühlt, habe ich den Eindruck. Ja, das ist auch mal, sag mal schön, in so Beziehung, wo es auch mal von Anfang an gerade klar ist, weil oft gibt es so Will Day oder Won't Day, so immer so hin und her und hier ist einfach mal, ich finde sich beide super und genau, es geht schnell zur Sache. Ja, und das ist ja auch nicht immer nur einfach darzustellen, weil wenn du also ich liebe Beziehungen oder Verhältnisse, wo sich Leute streiten oder was eben nicht klar ist, weil es ist immer spannend, aber da ist halt die Spannung direkt gegeben. Und bei so einer Konstellation ist jetzt quasi die Frage, ist es wie ein bisschen schwieriger, jetzt halt daraus was Spannendes zu machen. Aber bisher schaue ich den beiden eigentlich gerne zu. Und was mir an der Szene jetzt eben bei diesem Gespräch einfach auch sehr gut gefallen hat, ist, wie sie einfach wieder zeigt, wie viel sie auch von sich selbst hält. Weil sie hat ihm ja erklärt, Jason, du bist total in Ordnung, weil du hast Howard Stark überzeugt und du hast mich überzeugt. Mhm. Und da hatte ich nämlich kurz, weil ich enttäuscht, dass sie gedacht hat, ja, Howard Stark, ich weiß schon, dass der ein kleines Genie ist, aber als sie dann gesagt hat, dass sie auch ihn überzeugt hat, dachte ich so, genau, weil Peggy ist ja irgendwie auch rund um ein toller Mensch und es fand ich schön, dass sie da dieses Selbstvertrauen einfach wieder auch ausgesprochen hat, weil das tut so gut, wenn Leute auch nicht auf eine arrogante oder überhebliche Art und Weise irgendwie anderen gegenüber das ausdrücken, aber wenn sie sich nicht klein machen, das finde ich immer ganz schön. Genau, die beiden und quasi auch Thompson und Peggy mal wieder zu sehen miteinander, fand ich halt auch spannend, weil das quasi sie ja jetzt schon quasi anders eine Beziehung haben als in der ersten Staffel, weil sie jetzt ganz klar eigentlich anerkannt ist als Agentin, aber es ist halt immer noch, dass er ihr den Erfolg eigentlich nicht gönnt und eigentlich am liebsten sagen würde, ist doch Blödsinn, was du machst. Aber es geht wie nicht so richtig, sie lässt sich auch nicht so viel sagen und das finde ich immer einen ganz spannenden, immer ganz spannend zu schauen, wie das jetzt ausgeht, also wie feige das er jetzt wieder ist oder wie weit er dann die Prinzipien des SRR dann verrät und wo er dann doch wieder irgendwie, da warte ich auch schon drauf, ob er irgendwann dann doch wieder quasi sein Gewissen findet. Also die beiden. Und auch Peggy und die Mrs. Frost haben wir jetzt mal erlebt. Und ich glaube, Mrs. Frost stellt quasi eine auf diplomatischer Ebene auch ein zu respektierendes Gegenüber dar für Peggy. Sie ist vielleicht nicht so eine Kampfmaschine wie Dottie Underwood, aber auf so dem schlagfertigen Ebene ist sie auf jeden Fall wer, der die Peggy gegenübertreten kann. Ja. Ja, und Howard und Jarvis waren auch witzig. Mhm. Genau. Und es war schön, Howard auch mal beim Arbeiten zu sehen und nicht nur irgendwie beim Rumschabenzeln, sondern mal wieder ihn im Labor zu sehen, das ist auch cool. Ja, stimmt. Und vor allem auch auf dem Filmstudio, da, eben, da hat es dann so viele Referenzen. Also einerseits, der Comic ist wirklich ein alter Marvel-Comic, da mit diesem Western, mit diesem Cowboy. Ah, also, ja. Und dann aber, weißt du, von wegen, also Peggy würde lieber den Cowboy sein, statt irgendwie ja. nur so eine Barfrau. Und dann ist er ja, the audience aren't ready yet. Und sozusagen so als Kommentar eigentlich auch auf heute. Weil da Marvel jetzt auch nicht so viel gemacht hat. Aber ja. Dann, ja, sind dann halt noch so Zwinkermomente. Und da gab es dann auch noch allgemein. Also ich fand diese Folge irgendwie hatte viele so kleine Momente, auch genau Jarvis, also das gesagt hat, er will nicht nur als eine Stimme, als eine körperlose Stimme irgendwie weiter existieren, da wo er seinen Alarm in dem Haus installiert, aber bei Tony yeah. Stark, da hat es ja dann die künstliche Intelligenz Jarvis, die ja mhm. dann immer die Stimme ist. Also das sind halt so diese Zwinkermomente. Also ich finde das einmal herzig. Andere Leute finden, das ist zu auffällig oder so, aber ich fand es jetzt unterhaltsam. Ich muss gestehen, dass ich jetzt noch gar nicht gecheckt habe, diesen Kommentar mit dafür ist die Welt noch nicht bereit. Ah, weil ja. ich habe sie nur gelesen und gedacht, ach ja, Howard Stark hat wahrscheinlich recht im Kontext der 50er. Oder ich habe nicht gedacht, ja, er hat recht, schon. Sondern... Ah ja, cool, dass er das wenigstens zur Kenntnis nimmt. Aber du ja. hast sowas von recht, weil das heute ja immer noch gesagt wird, 60 Jahre später. Oder doch, ja, 60 Jahre später ja, wird stimmt. immer noch gesagt, ja, nein, Marketing, ach, wir können keine Frau aufs Cover machen. Funktioniert zumindest nicht, wenn sie ihre Brüste nicht zeigt. Genau, total gut, die Verbindung. Ja, immer die Ausrede, die Zuschauer sind dafür nicht... nicht dafür willig, Geld auszugeben, wenn ja. eine Frau, die nicht für, wegen ihren körperlichen Reizen im Zentrum steht und so solche Sachen. Ja. Also ich fand schon, weil Marvel ist sich auch bewusst, welche Diskussionen geführt werden. Also ja. da kommen die schon mit. Also ja. Es ist ja auch jetzt kulturhistorisch kein Zufall, dass die Fernsehserien die sind, wo wir ja Marvel-Heldinnen hauptsächlich kriegen. Also ja. mit Agents of S.H.I.E.L.D. und Jessica Jones und Agent Carter. Mhm. Weil Fernsehen schon immer das war, wo viel mehr Frauenfiguren auch zugelassen wurden oder geschrieben mhm. wurden. Das stimmt, ja. Da hatte ja. man wie eher den Mut oder das Wissen, hey, Frauen gibt es ja auch als Zuschauergruppe. Ja, ich glaube, ja. das war natürlich werbetechnisch eine enorm klar, wichtige klar. Zuschauerinnengruppe und dann haben sie so entsprechend schön. Darauf, genau, mit Soap Operas, die ja Seifenwerbung. Ja, zuerst im Radio, nachher. Genau, und nachher im Fernsehen. Ja, aber es ist schon bezeichnend, dass wir quasi auf den Marvel One, also noch auf den Marvel-Film warten müssen. Mhm. Ja, dann auch wieder finanziell, die TV-Serie hat wohl ein kleineres Budget als ein Film, mhm. da ist wie. Sind sie eher bereit, da dann das haben Geld... Haben sie weniger Angst. Ja, genau. Und müssen sie nicht so viele Zuschauer auf einmal ansprechen. Weißt du, die Avengers und so, da müssen sie die stärkste aus ihrer Sicht Publikumsrichtung ansprechen. Und das ist dann halt eben sehr auf männlich-weiß konzentriert, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Es gibt ja auch noch andere Menschen auf dieser Welt. Naja, egal. Ja, vor allem es stimmt ja auch nicht. Also ja. Es gehen doch viele Frauen. Max Fury Road hat viele ja. Leute gezogen und also ja. Furiosa ist jetzt wohl eine sehr, also Titelfigur und, und auch The Hunger Games und Divergent und so. Es wechselt allgemein. Also die Leute auch in der Industrie werden sich bewusster, dass da mehr möglich ist. Ja. Und ich meine, Black Widow hat ja eigentlich inzwischen sicher ein ausreichendes Fandom auch unter quasi nicht Comic-Fans oder nicht Superhelden-Fans, denke ich, ist sie jetzt so bekannt durch all die Filme. Aber ich glaube, das ist eine ewige Diskussion. Ja, ja, genau. Ja. Genau. Okay, und was ist dir sonst geblieben aus der Folge? Was ich noch witzig fand, das ganze Zeug mit diesem Arena Club, wo sie eigentlich ganz klar sagen, ja, da dürfen nur Männer mitmachen, die weiß sind und Male and Pale, sagt er, glaube ich, an einer Stelle. Ja. Und dann, ich habe dann, also jetzt kommen wir doch wieder auf das Thema von vorhin zurück, aber es ist wie so wortwörtlich die Patriarchie, also nicht ganz wortwörtlich, weil dann wären es noch Vaterfiguren, aber das ist hier wie so diese geheime, machtvolle Gruppe, die da eben dann die, was in der Zeitung geschrieben wird, welche Politiker vorwärts kommen, welche halt wieder los, die sie wieder loswerden, dass dann einfach so eine Gruppe von weißen, eher älteren Typen rumhocken, das fand ich noch interessant, dass das hier jetzt eigentlich wie so relativ direkt so dargestellt wird, aber macht ja eigentlich auch vollkommen Sinn. Also was ich dann einfach völlig bis, das wollte ich noch nachschauen, Howard Stark hilft ja dann Peggy, sich da, dass sie da reinkommt, indem er einfach einen Haufen Frauen auf einmal dort reinlässt. Aber das sind dann immer das Zeug, ja, der Grund, wieso er dort nicht mitmachen wollte, ist, weil es eben nur Männer sind. Und wieso stört ihn das? Weil dann halt keine hübschen Frauen da sind, die er verführen kann. Ich meine, klar, eben für den Charakter macht Sinn, aber dann fand ich den eher nervig. Genau, weil es keine hübschen Frauen sind, weil wenn es einfach andere Frauen werden, dann würde es ihn auch stören. Und da macht er irgendwie so einen Kommentar über die Suffragette-Bewegung, aber die habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Ja. Ist dir das aufgefallen? Nein, ich habe es nicht gehört. Ja, so, dort war er gerade, wo er sie reingelassen hat. Aber es ist auch nicht so wichtig. Aber es ist einfach diese... Eben diese Thematiken kommen jetzt da halt einfach, weil es auch mit der Serie halt wirklich verbunden ist, durch eine weibliche Hauptfigur, die in den 50er Jahren sich hier in einem männlichen, dominierten Bereich durchkämpfen muss, ist logisch, dass solche Sachen danach noch wie direkt angesprochen werden. Ja, und genau dann auch mit Whitney Frost ging es ja weiter, dass sie dann da am Schluss, ich glaube, es war der Regisseur, dass er dann versuchte, sozusagen, indem er sie nicht feuert, aber dann halt auch hofft, dass er dann sich einfach an sie ranmachen kann und so. Wo er sexuell übergriffig wird. Ja, genau, er hat sie nicht losgelassen und so und hat das sicher auch so dann weitergedacht. Aber es ist cool, sie selber ist ja eigentlich Wissenschaftlerin, findet man ja dann heraus. Ja. Sie hat ja dieses Zeug eigentlich erforscht und ist dann, und es gibt auch eine Schauspielerin wirklich aus der goldenen Hollywood-Zeit, Lamar. Ah, das möchte ich nochmal. Aber es gibt wirklich eine Schauspielerin, die war auch noch Wissenschaftlerin neben zu. Mhm. Das ist auch so als feministisches, wird damit oft auch angepriesen. Ja. Dass sie da also quasi auf historisches Schienen. Material zurückgreifen. Genau, dass sie da wie ein Vorbild haben. Genau, dass sie sich orientieren und da auch zeigen, dass dann wieder eben eine Frau, die eigentlich. Obwohl, sie hat dann halt den Namen gewechselt, aber dass sie dann wie mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht für das angepriesen wird, sondern halt dann wegen ihrer Schönheit wieder definiert wird und dann die wie abläuft und solche Sachen. Also ist eigentlich alles recht klar dargestellt in der Serie, aber ich finde es trotzdem gut, dass das in einer Marvel-Produktion eben so thematisiert wird. Ja, oder dass es einfach vorkommt quasi. Ja, dass es auch nicht mehr extra thematisiert werden muss, sondern dass es auch einfach wie auch der Rahmen schon mit solchen Details, solchen genderspezifischen Details auch gesetzt ist. Ja. Ich habe eine Frage, und zwar bezüglich Thompson. Mhm. Weil mir ist jetzt heute aufgefallen, dass Thompson ja ein bisschen parallel zu Peggy in der letzten Staffel, Peggy hat in der letzten Staffel Howard Stark ein bisschen zugearbeitet oder quasi als Doppelagentin. Und er ist jetzt nicht direkt Doppelagent, weil er ja davon ausgeht, dass es schon legal ist, was er macht, wobei ich mir nicht so sicher bin, was er denkt. Mhm. Aber eigentlich er ja gerade auch zwielichtig Material verschwinden lässt, an sich nimmt und quasi wie noch eine andere Agenda verfolgt und mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Und ich finde, dass er irgendwie wie so ein bisschen den guten Gegensatz bildet zu, wie das Peggy in der ersten Staffel war. Also weil ich finde es einige Gründe quasi völlig daneben, weil man den Eindruck hat, dass er einfach versucht, für sich selbst ganz viel rauszuhauen und irgendwie das Gefühl hat, dass er vielleicht in diese Gesellschaft Eingang findet oder halt einfach mit einflussreichen Männern dann in Kontakt kommt. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwann dann doch noch umschwenkt, aber was ich ihm sicher nicht abnehme, ist, dass er quasi von Anfang an vorhat, diesen Club zu infiltrieren und das zu nutzen. Das traue ich ihm nicht zu. Ich glaube, da ist er zu egoistisch. Aber also, es ist schon vom Schauspieler, so wie er es darstellt, wird es eigentlich impliziert, dass er das zuerst wirklich meint, ja, hilft ja Amerika und so, okay, ist nicht alles, wie sagt man, by the book. Oder? Nicht ganz koscher. Ja, genau. Aber halt doch immer mit dem Sinn, oh, so hilft man Amerika und hat irgendwie eine Katastrophe verhindert und so. Aber dann am Schluss von der Folge, als er die Zeitung sieht, also ich habe das jetzt schon so verstanden, dass er halt da wie halt ganz klar jetzt merkt, oh scheiße, Peggy hatte recht, das sind diese Beweise, von denen sie erzählt hat. Ja, ich spreche schon von vorher, also ich spreche schon von letzter Folge. Okay. Und natürlich, ich tue es für Amerika, aber Thompson ist dann auch wieder clever genug, um zu wissen, dass da irgendwie... Also ich glaube, dass der schon... Also er weiß also es irgendwie schon, ob er sicher weiß oder nicht, aber auf jeden Fall kommt es ihm zu Pass, dass er quasi mit da gewisse Bande knüpft. Und ich meine auch, dann dieses Band verschwinden zu lassen. Also das fand ich... Also dass er das macht, quasi das von... ja, aber warten wir es ab. Ich bin wirklich gespannt, wie Thompson da weitermacht. Ja, jetzt ist die Frage, ob er es halt, ob er es versucht zu verdrängen, von wegen, hier ist nicht alles richtig, oder ob er jetzt ab nächster Folge sofort sozusagen sich einsetzt dafür, das irgendwie richtig zu machen. Ich glaube eher ans Erste. Das glaube ich halt auch. Ja. Ich meine, wenn er direkt das Richtige machen würde, wäre es ziemlich cool, weil er quasi schon undercover da drin wäre. Aber dafür, finde ich, hat er sich in dieser Staffel jetzt einfach zu sehr daneben benommen, also wie er weder Susan noch Peggy wirklich wieder ernst nimmt. Dabei hat er ja schon seinen Chefposten. Nein, so viel zu Thompson. Ja. Was hattest du noch? Wegen wieder, wie Rassismus thematisiert wird. Da habe ich, jetzt muss ich gerade bei Mary Sue war das, kam so ein Punkt von wegen, da ja jetzt Jason Wilkes also hat ein erster größerer Man of Color im Cast, der dann aber anscheinend zuerst stirbt, aber dann halt zurückkommt, aber nur durch wortwörtlich zuerst keine Stimme und den Körper nicht hat. Mhm. Und dann haben sie es halt dann, dass dann halt ein weißer Wissenschaftler durch seine Wissenschaft ihm dann erst die Stimme geben kann und dann jetzt schaffen. Okay, aber sie sagen ja ganz klar, dass er mitarbeitet daran, denn dass sie das alles wieder hinkriegen, dass er seinen Körper wieder bekommt und so. Aber dass er sich quasi selbst zurückholt. Genau, dass er das ja nicht irgendwie sozusagen einfach nur, wenn man jetzt das Stamsel-Prinzip benutzt. Aber trotzdem, also das haben die sicher nicht bewusst irgendwie so gemacht, aber das dann halt blöd ist, dass dann genau dieser Charakter wortwörtlich seine Stimme und Körper verliert. Aber das sind dann halt solche Interpretationen, wo dann halt sehr immer auf alles immer in politischen Analogien ziehen, dann wird es halt schwierig. Aber ich fand es ja interessant, das sind immer so Sachen, die mir dann selber nicht sofort auffallen oder so. Ich habe mir gedacht, dass der Charakter natürlich nicht total jetzt einfach gestorben ist, sondern sicher irgendwie wieder auftaucht. Aber das ist die Implikation, dass er dann keine Stimme und keinen Körper hat. Ja, das ist dann wohl eine Ansichtssache, wie tief man das dann interpretiert. Ich glaube, so etwas ist halt auch im einzelnen Medienformat kann man das dann immer erklären, eben hier, er holt sich selbst zurück oder er hatte davor schon eine wichtige Rolle und so, aber ich glaube, der Punkt ist halt, dass so etwas wirklich sehr verhäuft auftritt. Also, ja, genau. Das ist auch dann dieses das Problem, Muster, dass du hast eine Gruppe von Rittern, Schwarze drunter und Weiße, und der Erste, der sterben wird, ist so oft ein Schwarzer quasi. Also das, eben dieses Muster ist wirklich krass. Das ist so ein krasses Muster, und ich denke auch dieses, dass du, wenn du schwarze Figuren hast, dann häufig eben sie eben dann doch nicht ganz da sind. oder in ja. die Stimme genommen wird und erst vom Weißen wieder. Und ich kann mir vorstellen, dass wie, eben, ich bin auch keine Expertin dafür, aber ich glaube, solche Dinge sind halt einfach, so wie die Damsel in Distress in ihrer Menge herausstechend und so tief teilweise auch schon uns schon so vertraut und nicht besonders gewalttätig oder nicht besonders laut, also es ist kein sehr auffälliges Muster, dass es nicht sehr auffällt. Ja, wir merken es gar nicht mehr. Dass es ist. Ich habe genau mit einer anderen Kollegin zu diesem Thema auch eine Diskussion geführt, weil sie hat zu The Force Awakens einen Artikel gelesen, wo es darum geht, dass obwohl der Film eben einige, also jetzt in dem Fall Men of Color, Charakter hat, sind die dann aber schlussendlich doch eher dann im Hintergrund. Also eben, das, ob man das dann auch so sieht, ist, kann man diskutieren. Also sozusagen dann die weiße Frau ist eigentlich doch der Hauptcharakter und die zwei Men of Color sind eigentlich nur da, um ihrer Story sie aufzubauen. Und dass das eben doch häufiger so ist, dass man eben für Diversität jetzt irgendwelche so große Produktionen dann schon sagen können, hey, schaut, wir haben doch jetzt mal People of Color im Maincast, aber es geht halt dort schlussendlich doch wieder nur um die weißen Figuren. Mhm. Dass das zum Beispiel so ein, hat jemand einen Artikel geschrieben, dass es dann wie so eine Scheinheiligkeit mäßig halt doch noch nicht so weit ist. Aber das eben darüber kann man noch weiter diskutieren. Ist einfach nur interessant, weil es hier jetzt wie nochmals wieder vorkommt. Genau, und dann halt, dass man diese Sensibilisierung, dass es ist halt einfach so ist, dass man auf so acht Sachen halt tatsächlich, also es wäre halt schön, dass man wirklich darauf achtet, so hey, was bedeutet das, wenn ich jetzt, wenn die Figur halt dann dieser Ethnizität angehört und ich schreibe die Figur so und so, ist das eben, habe ich das dann mit diesem Kontext mitgedacht? Oder es ist schwierig, das ist für Autoren, kreative Leute, ist das durchaus einmal eine Challenge. Vor allem haben wir hier ja auch schon vorgegebene Figuren. Und quasi Howard Stark, das weiße männliche Genie, ist ja an und für sich schon eine, ich weiß nicht, ob problematische Figur, aber quasi eine sehr alte Figur und auch eine sehr ausgelutschte Figur. Und ich finde den Genie-Gedanken sowieso ziemlich fragwürdig. Und der ist aber ja wie vorgegeben quasi. Also der ist sowieso schon problematisch, finde ich. Ich finde diese Figuren eher problematisch, so eben Genie-Figuren. Und das heißt, die arbeiten eh schon mit Material, das ja teilweise vorgegeben ist und quasi wie schon im Grundmaterial halt so Strukturen mit drin sind, die dann gar nicht so einfach sind, eben so aus Diversitätssicht oder aus diskriminierender Sicht dann umzudeuten. Eben zum Beispiel, wie macht man aus Howard Stark jetzt einen möglichst wenigst blöden Frauenhelden, oder? Also bei Frauenhelden, also ja, aber darauf wollte ich gar nicht nur hinaus. Zum Beispiel, und ich kann mir vorstellen, dass jetzt Mad Max The Fury Road ja quasi wie Mad Max ist ja eine Figur, die immer wieder auch neu erfunden werden kann für die einzelnen Filme, weil quasi die ja nicht in ganz strenger Chronologie oder so sind. Und da konnten sie ja quasi mit neuem Material kommen und konnten da quasi weil das halt sehr spannende Erzählstrukturen und Frauenfiguren und auch Frauen of Color und die und obwohl die in einer Franchise sind oder in einer Reihe, haben sie trotzdem quasi wie neues Material erfinden können. Und ich denke, es ist halt manchmal auch nochmal wie schwierig, wenn du mit altem Material arbeitest und das dann völlig, als dass du dann eher in solche Fallen auch nochmal tappst, könnte ich mir vorstellen. Ich will jetzt niemanden irgendwie entschuldigen, sondern einfach auch zeigen, dass man halt teilweise sich bewusst machen muss, mit was für alten Mustern man arbeitet und da schon sehr aufgeklärt sein muss, um das zu erkennen und dann zu sagen, teilweise sind einfach die Muster an und für sich, müsste man aufgeben. Und quasi, aber man also quasi Howard Stark nicht das weiße Genie sein lassen. Mhm. dass er jetzt aber halt ist als Figur und halt auch in anderen Filmen schon so gebracht wurde. Ja. Und deswegen ein bisschen finde ich, dass vielleicht Peggy, wo sie ja danach deutlich sagt, dass auch sie beeindruckt war von ihm, dass klar, sie ist eine Weiße auch, aber sie ist immerhin eine Frau und dass es das vielleicht ein bisschen von Howard Starks das wegnimmt, also dass er ihn quasi bespritzt hat und deswegen sieht man ihn wieder. Ich meine, dass ihn einfach wieder zum, dass man ihn jetzt wieder sehen kann und ja, also ja gut, aber es ist schwierig, solche Sachen auf jeden Fall. Dem gibt es noch wieder andere Leute, die mit ihrer eigenen Perspektive dazu mehr sagen können. Das, ja. Ich lese sozusagen einmal nur oder Diskussionen und dann ist man selber immer so, oh, okay, an das habe ich nicht gedacht oder ist das jetzt wirklich so ein großes Problem? Aber selber kann man das gar nie und klar, ich glaube, der Witz ist ja auch, dass es ist ja auch eine Diskussion. Ich meine, selten sind sich Leute, die sich so für solche Sachen, so Diskriminierung und so interessieren, ja auch immer total einer Meinung. Das ist ja auch das Schöne, dass man eigentlich auch im Gespräch sein kann darüber. Also das finde ich schon wichtig, dass wir darüber sprechen und uns austauschen. Genau, dass diese Diskussion auch in etwas Positives sind und nicht immer sofort als etwas Negatives hingestellt werden. Das fände ich schön, ja. Ja. Genau, und jetzt hier kommt es jetzt halt einfach, es ist immer sobald eine Serie wegen einer bestimmten Diskriminierung halt auf sich aufmerksam macht, dann kommen halt sofort die Fragen, ja, aber wie geht sie mit anderen Minderheiten um und so weiter. Das ist wie, eben Agent Carter wurde in der ersten Staffel eigentlich sehr stark kritisiert dafür, dass sie halt keine People of Color im Maincast hatten und solches. Und dass die überhaupt nicht groß in der ersten Staffel vorhanden waren und so solches. Gut. Also ich habe jetzt von meiner Seite jetzt nichts mehr. Ich habe meine Sache auch gesagt. Dann bin ich jetzt gespannt auf die nächste Folge, die ja schon Mittwoch für uns wieder zu sehen ist. Dann wünschen Nuria und ich, Ann-Sophie, euch viel Spaß beim Serie schauen. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.